Soziale Risse. Natürlich ist Deutschland anders als die USA. Aber ich habe überzeugende Gründe anzunehmen, dass auch bei uns die Bevölkerung wirtschaftlich gesehen auseinanderdriftet. Die weltweit politisch aktive Hilfsorganisation Oxfam gibt mir dafür einen Anhaltspunkt. Jedes Jahr, immer rechtzeitig vor dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos, wo sich die wichtigsten Wirtschaftsentscheider der Welt treffen, veröffentlicht sie ihren neuen Bericht zur sozialen Ungleichheit weltweit. Laut der aktuellen Version von Januar 2019 wurde die Welt auch im vergangenen Jahr ungleicher. Das Vermögen der knapp 2000 Milliardäre auf der Welt wuchs um 12%, während die ärmere Hälfte der Menschheit 11% ihres Vermögens verlor. Oxfam vergleicht aber auch die Lage innerhalb einzelner Länder und fand heraus, dass gerade in Deutschland eine beunruhigende Entwicklung zu verzeichnen ist. In fast keinem anderen Industrieland sind demnach die Vermögen so ungleich verteilt. Zwar zweifeln vor allem marktliberale Wirtschaftsforscher die Oxfam-Zahlen immer wieder an, weil ihre globalen Vergleiche zum Teil auf groben Schätzungen basieren. Die Tendenz aber ist einigermaßen unstrittig. Das Leben wird ungleicher, auch bei uns. Merkwürdigerweise zeichnet eine ebenfalls wichtige Messgröße ein ganz anderes Bild. Der sogenannte Gini-Index. Er zeigt an, wie ungleich die Einkommen in Gesellschaften verteilt sind. In Deutschland ist er viel kleiner als in vielen anderen großen und mächtigen Volkswirtschaften und er hat sich in den vergangenen 10 Jahren auch kaum verändert. Demzufolge dürfte es in Deutschland die aktuelle Debatte um wirtschaftliche Ungerechtigkeiten überhaupt nicht geben. Die Erklärung ist, dass der Gini-Index nichts darüber aussagt, wie groß der Anteil sehr armer und sehr reicher Menschen an der Bevölkerung eines Landes ist. Eben diese Lücke schließen die Oxfam-Zahlen. Der Anteil der Deutschen, die am unteren Einkommensrand zunehmend abgehängt werden, nimmt zu, während sich ganz oben der Reichtum mehrt. Wenn man die Ungleichheit im Land messen will, kommt es nämlich nicht nur auf die Einkommen an, sondern auch auf die Vermögen. Aber diese driften in Deutschland auseinander, wie die Bundesbank im April 2019 vorrechnete. Im Vergleich zur letzten Erhebung, 3 Jahre zuvor, ist die Kluft zwischen Arm und Reich bei den Vermögen demnach deutlich gestiegen. Die reichsten 5% im Land haben heute im Schnitt 861.600 Euro auf der hohen Kante, während die ärmsten 5% im Schnitt Schulden von 2.800 Euro haben. Es gibt noch eine zweite Erklärung dafür, warum so viele Menschen im Land so unzufrieden sind, aber sich diese Ungleichheit nicht durch den allseits anerkannten Gini-Index messen lässt. Er bildet noch einen weiteren entscheidenden Faktor nicht ab, dass sich unser Arbeitsleben in den vergangenen Jahren inhaltlich verändert hat. Er zeigt nicht, wie sich die Abläufe in unserem Arbeitsleben beschleunigt haben, wie sich die Arbeit mehr und mehr verdichtet. Viele von uns müssen sich heute deutlich mehr abmühen als noch unsere Elterngeneration, um denselben Status zu erreichen wie sie damals. Es kostet viel mehr Kraft und Anstrengung, einen gewissen finanziellen Status zu erreichen und ihn auch halten zu können. Der bekannte Wirtschaftsforscher Achim Truger bestätigt diesen Befund. Der 49-Jährige ist Professor für Staatstätigkeiten und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen und er ist das neueste Mitglied der Wirtschaftsweisen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Bundesregierung. Er gilt als linksgerichtet, die Gewerkschaften haben ihn für den Posten nominiert. Truger sagt, viele Menschen im Land fühlen sich, als steckten sie in einem Hamsterrad, in dem sie ständig treten müssen, und das führt zu unheimlich viel Unzufriedenheit. Aber darüber sagt der Gini-Koeffizient nichts aus. Mehr noch, dieser Index bildet lediglich ab, wie hoch die verfügbaren Einkommen sind, nicht aber, wie viel man sich von diesen Einkommen kaufen kann. Weil die Lebenshaltungskosten aber nun einmal steigen, deutlich schneller als die Einkommen vieler und weil so viele Beschäftigungsverhältnisse deutlich instabiler sind als in unserer Elterngeneration, geht es vielen in der Mitte und am unteren Rand eben faktisch deutlich schlechter, als die Messgröße es vermuten lässt. Auch dafür gibt es viele Belege. Ständig kommen neue Schreckensmeldungen, die den Eindruck verhärten, dass hier gerade etwas massiv schiefläuft. Zum Beispiel rutschen kinderreiche Familien heute viel schneller in die Armut als noch vor 5 Jahren, wie der Deutsche Familienverband kürzlich anhand von Zahlenreihen zeigte. Und das betreffe nicht nur klassische Unterschichtfamilien, schrieben die Autoren der dazugehörigen Studie, sondern auch die Mittelschicht. So können die Oxfam-Kritiker und Besänftiger in konservativen Parteien und Wirtschaftsforschungsinstituten eines nicht wegdiskutieren. Das Leben wird ungleicher. Und das ist politischer Sprengstoff. Die Enteignungsdebatte um Wohnungskonzerne, die mittlerweile in den höchsten Rängen der Bundesrepublik ernsthaft als realistische Möglichkeit diskutiert wird, zeigt nicht nur, wie groß der soziale Riss in Deutschland längst ist, sondern auch, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Dabei fehlt es der Politik durchaus nicht an Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur durch bessere Arbeitsmarktpolitik, um die es in den folgenden Kapiteln gehen soll, sondern auch durch Steuerpolitik. Das Auseinanderdriften von Reich und Arm ist zu einem großen Teil eben gerade nicht Schicksal, sondern die direkte Folge politischer Entscheidungen. In den reichsten Ländern der Welt sind die Spitzensteuersätze zwischen 1970 und 2013 demnach im Durchschnitt von 62% auf 38% gefallen. Gerade bei uns in Deutschland ist die Entwicklung hanebüchen. Der Spitzensteuersatz, also der oberste Grenzsteuersatz, den ein Steuerpflichtiger zu zahlen hat, ist seit 1965 immer weiter gesunken. Von damals 65 auf jetzt gerade mal 42% des Bruttoeinkommens. Noch absurder erscheint aber, dass den höchsten Steuersatz nicht etwa nur die wirklich Reichen zahlen, sondern schon all jene, die ein jährliches Bruttoeinkommen von derzeit knapp 56.000 Euro erwirtschaften. Jeder Euro, den man ab dieser Grenze zusätzlich verdient, wird mit den 42% belastet. Die Mittelschicht, zum Beispiel Lehrer und Facharbeiter, wird somit im Verhältnis deutlich stärker in die finanzielle Pflicht genommen als die Oberschicht. Zwar gibt es seit 2007 eine weitere Progressionsstufe, die sogenannte Reichensteuer, bei der auf jeden weiter hinzuverdienten Euro 45% fällig sind, aber die gilt erst ab einem Jahreseinkommen von mehr als 250.730 Euro für einen Single. Alle, die dazwischen liegen, etwa Alleinstehende mit einem Bruttoeinkommen von 200.000 Euro, sind die Gewinner dieser Steuergesetzgebung. Das lässt sich an Grafiken ablesen, die das Bundesfinanzministerium veröffentlicht. Darauf sieht man, wie viel Steuern die Menschen im Land tatsächlich zahlen. Die Kurven über diese sogenannten Durchschnittssteuersätze zeigen, dass jemand, der im Jahr 200.000 Euro verdient, nur hauchdünn mehr Prozent seines Jahreseinkommens an den Staat abgeben muss, als jemand, der 60.000 Euro pro Jahr verdient. Und nicht nur die Steuergesetzgebung belastet die Mittelschicht über Gebühr. Ähnlich sieht es bei den Kosten für Kinderbetreuung aus. In Köln etwa zahlt eine Familie mit einem jährlichen Haushaltseinkommen von 100.000 Euro den höchsten Satz für die Kinderbetreuung an die Stadt, zum Beispiel für die ganztägige Betreuung eines unter 2-jährigen Kindes, jeden Monat 638,48 Euro. Ebenso viel wie eine Familie mit 150.000 oder 200.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr. Solche Ungerechtigkeiten zu beseitigen, indem man jene mit den höchsten Einkommen im Land stärker belastet und im Gegenzug die Mitte entlastet, halte ich nicht für schwierig. Auf diese Weise aber könnte allein schon die Steuergesetzgebung immens dazu beitragen, gerade die finanziellen Abstiegsängste der Mittelschicht ein Stück weit zu lindern.